Abschnitt 5 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel, Teil 2. Den 22. November. Das Sonnabendblatt hat den Schleier gelüftet. Worte sind außerstande, mein Erstaunen, die entsetzliche Aufregung zu schildern, in der ich schreibe. Was nun geschehen ist, hatte ich mir nie gedacht. Ich kann es nicht glauben, kann es mir auch nicht vergegenwärtigen. Winde und Wogen selbst sind meine Mitschuldigen geworden. Die Yacht hat Schiffbruch erlitten und jede Seele an Bord ist umgekommen. Da ist der Bericht, wie ich ihn aus der Zeitung von heute Morgen herausgeschnitten habe. Unglück auf der See. Dem königlichen Yachtgeschwader und den Versicherern ist Kunde geworden, welche zu unserem Bedauern keinem vernünftigen Zweifel mehr Raum gibt, dass am 5. des laufenden Monats die Yacht Dorothea mit allem, was an Bord war, untergegangen ist. Die Einzelheiten der Katastrophe sind folgende. Am 6. des Monats stieß mit Tagesanbruch die von Venedig nach Marsala segelnde italienische Brig Speranza beim Kap Spartivento an der südlichsten Spitze Italiens auf verschiedene im Meere schwimmende Gegenstände, welche die Aufmerksamkeit der Mannschaft erregten. Der vorhergehende Tag war durch einen jener plötzlichen und heftigen Stürme bezeichnet gewesen, welche diesen südlichen Meeren eigentümlich sind, einem so heftigen, wie man seit Jahren sich nicht zu erinnern weiß. Da die Speranza selbst während des Sturms sich in höchster Gefahr befunden hatte, so schloss der Kapitän, die schwimmenden Gegenstände möchten auf die Spur eines Wracks leiten, und ein Boot ward hinabgelassen, um sie näher in Augenschein zu nehmen. Ein Hühnerstall, ein paar zertrümmerte Sparren und Bruchstücke einer zerbrochenen Planke waren die ersten Anzeichen von dem furchtbaren Unglück, das sich begeben hatte. Später wurden noch einige von den leichteren Stücken des Kajütenmobiliars zerrissen und beschädigt gefunden und endlich traf man auf ein Andenken von schmerzlichem Interesse, ein Lifebuoy mit einer daran befestigten verkorkten Flasche. Diese letzteren Gegenstände sowie das Kajütenmobiliar wurden an Bord der Speranza gebracht. Auf dem Buoy waren der Name des Schiffs folgendermaßen angeschrieben: Dorothea RYG, Königliches Yachtgeschwader. Als man die Flasche entstöpselte, fand man darin einen Streifen Papier, worauf flüchtig mit Bleistift bemerkt war: Kap Spartivento vorüber, 2 Tage von Messina abgegangen, 5. November, 4 Uhr nachmittags, die Stunde, wo nach dem Schiffsbuche der Brig der Sturm am stärksten war. Unsere beiden Boote treiben auf der See, das Ruder ist fort und wir haben ein Leck am Hinterdeck so groß, dass wir es nicht mehr verstopfen können. Gott stehe uns bei, wir sinken. John Mitchenden, Bootsmann. Bei seiner Ankunft in Marsala erstattete der Kapitän der Brig dem englischen Konsul seinen Bericht und übergab ihm die gefundenen Gegenstände. In Messina eingezogene Erkundigungen taten dar, dass das unglückliche Fahrzeug dort von Neapel eingelaufen war. In Neapel stellte es sich heraus, dass die Dorothea durch den Agenten ihres Besitzers an einen englischen Gentleman, Mr. Armadale von Thorpe Ambrose in Norfolk, vermietet worden war. Ob Mr. Armadale einige Freunde mit sich an Bord hatte, ist nicht aufzuklären gewesen. Leider unterliegt es aber keinem Zweifel, dass der unglückliche Gentleman selbst von Neapel aus an Bord der Yacht war und sich auch darauf befand, als sie Messina verließ. Dass die Geschichte des Schiffbruchs, wie ihn die Zeitungen in den bündigsten und deutlichsten Worten erzählen. Der Kopf schwindelt mir, meine Verwirrung ist so groß, dass ich, wenn ich an einen bestimmten Gegenstand zu denken suche, an 50 verschiedene Dinge zugleich denke. Ich muss warten. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es jetzt nicht an. Ich muss warten, bis ich meiner neuen Situation ins Gesicht sehen kann, ohne dass mich der Gedanke daran schwindeln macht. Den 23. November, 8 Uhr früh. Vor einer Stunde bin ich aufgestanden und habe klar vor mir gesehen, was ich unter den gegenwärtigen Umständen zuerst zu tun habe. Zu erfahren, was jetzt in Thorpe Ambrose vorgeht, ist von der höchsten Wichtigkeit für mich, aber solange ich darüber im Unklaren bin, mich selbst dahin zu wagen, würde mehr als unbesonnen sein. Nur die Alternative, jemand an Ort und Stelle um Nachricht zu bitten, bleibt mir übrig, und der einzige, an den ich schreiben kann, ist Bashwood. Eben bin ich mit dem Briefe fertig geworden. Ich habe oben darüber privatim und konfidentiell und unten darunter Lydia Armadale gesetzt. Fühlt sich der Alte da von meinem Betragen gegen ihn tödlich gekränkt und zeigt in seiner Erbitterung meinen Brief herum, so steht nichts darin, was mich kompromittieren kann. Doch ich glaube nicht, dass er es tun wird. Ein Mann in seinem Alter verzeiht einem Weibe alles, wenn dies ihm nur entgegenkommt. Als eine mir zu erzeigende persönliche Gunst habe ich ihn ersucht, unsere Korrespondenz streng geheim zu halten. Ferner habe ich darauf angespielt, dass meine Ehe mit meinem nun verstorbenen Manne keine glückliche gewesen sei und dass ich die Torheit, einen jungen Mann geheiratet zu haben, schmerzlich empfinde. In der Nachschrift gehe ich noch weiter und riskiere kühn diese Trostesworte. Wenn Sie mir dazu Gelegenheit geben, mein lieber Mr. Bashwood, so kann ich Ihnen mündlich erklären, was Ihnen in meinem Verhalten gegen Sie falsch und hinterlistig erschienen sein mag. Stände er noch diesseits der 60, so wäre mir zweifelhaft, ob ich damit reüssierte. Allein er steht schon jenseits derselben, und ich glaube, er wird mir die Gelegenheit zu mündlicher Erörterung nicht vorenthalten. 10 Uhr. Ich habe mir meinen Trauschein angesehen, den ich mir vorsorglich an unserem Hochzeitstage verschaffte, und zu meinem unaussprechlichen Unbehagen ein Hindernis entdeckt, das sich meinem Auftreten als Armadales Witwe entgegenstellt und das ich jetzt zum ersten Male erblicke. Die Personalbeschreibung Midwinters unter seinem wahren Namen, wie sie der Trauschein gibt, entspricht in jeder wichtigen Beziehung der Person Armadales von Thorpe Ambrose, hätte ich diesen wirklich geheiratet. Name und Vorname: Alan Armadale. Alter: 21 anstatt 22, was leicht als Irrtum gelten kann. Stellung und Beruf: Junggeselle und Gentleman. Wohnung zur Zeit der Verheiratung: France Hotel, Darley Street. Name und Vorname des Vaters: Alan Armadale. Stellung oder Beruf des Vaters: Gentleman. Jeder dieser einzelnen Punkte, den kleinen Unterschied in ihrem beiderseitigen Alter ausgenommen, passt auf einen so gut wie auf den anderen. Wie aber, wenn ich meinen Trauschein produziere und ein pedantischer Rechtsanwalt darauf besteht, die Kirchenbücher selbst einzusehen? Midwinters Handschrift ist von der seines verstorbenen Freundes so total verschieden. Die Hand, in welcher er sein Alan Armadale in das Buch eingeschrieben hat, kann nun und nimmermehr für die Hand passieren, in der Armadale von Thorpe Ambrose seinen Namen zu unterzeichnen pflegt. Solch einen Abgrund unter meinen Füßen, kann ich da mit Sicherheit in der Sache vorgehen? Wie kann ich davon sprechen, wo einen erfahrenen Mann finden, an den ich mich um die nötige Auskunft wenden dürfte? Ich muss mein Tagebuch zumachen und nachdenken. 7 Uhr. Meine Prospekte sind inzwischen andere geworden. Ich habe eine Warnung erhalten, die mich nicht umsonst zur Vorsicht für die Zukunft gemahnt haben soll, und bin so glücklich gewesen, mir, wie ich glaube, den erforderlichen Rat und Beistand zu verschaffen. Umsonst suchte ich mir eine geeignetere Persönlichkeit auszudenken, an die ich mich in meiner großen Verlegenheit wenden könnte. Ich musste mithin aus der Not eine Tugend machen und ohne Verzug Mrs. Oldershaw mit einem Besuche von ihrer teuren Lydia überraschen. Es ist wohl überflüssig hinzuzusetzen, dass ich beschlossen hatte, sie gründlich zu sondieren und mir kein Geheimnis von Wichtigkeit entschlüpfen zu lassen. Eine mürrische und feierliche alte Dienerin ließ mich in das Haus ein. Als ich nach ihrer Herrin fragte, wurde mir in bitterstem Nachdrucke bedeutet, welche Unschicklichkeit ich begangen habe, an einem Sonntage zu kommen. Mrs. Oldershaw war zu Hause, aber lediglich, weil sie sich zu unwohl befand, um in die Kirche gehen zu können. Die Dienerin hielt es für sehr unwahrscheinlich, dass ihre Herrin mich vorlassen werde. Ich hielt es im Gegenteil für sehr wahrscheinlich, dass sie mich in ihrem eigenen Interesse mit einer Unterredung beehren würde, wenn ich ihr meine Karte mit ihrem Miss Gwilt darauf schickte. Und der Erfolg bewies, dass ich recht hatte. Nach ein paar Minuten Wartens ward ich in den Salon geführt. Da saß, mit dem Aussehen eines Weibes, das auf der Heerstraße zum Himmel ausruht, unsere Mutter Jezabel in einem schiefergrauen Kleide mit grauen Halbhandschuhen an den Händen, einer sehr einfachen Haube auf dem Kopfe und einem Predigtbuche auf ihrem Schoße. Himmelnd zeigte sie das Weiße ihrer Augen, als sie meiner ansichtig wurde, und die ersten Worte, welche sie sagte, waren: »O Lydia, Lydia, warum bist du nicht in der Kirche?« Wäre ich weniger in Sorgen gewesen, das plötzliche Auftreten Mutter Oldershaws in einer ganz neuen Rolle würde mich ergötzt haben. Ich war jedoch nicht in der Stimmung zu lachen und, nachdem meine Wechsel sämtlich bezahlt, ohne alle Verbindlichkeit, die mir und meinen Worten hätte einen Zwang auflegen können. »Dummes Zeug«, sagte ich, »stecke dein Sonntagsgesicht in die Tasche. Seit ich zuletzt von Thorpe Ambrose schrieb, habe ich allerhand Neuigkeiten für dich.« So wie ich Thorpe Ambrose erwähnte, kam das Weiße der heuchlerischen alten Augen wieder zum Vorschein, und sie weigerte sich entschieden, von meinem Tun und Treiben in Norfolk etwas Weiteres zu hören. Ich drang in sie, doch ganz umsonst. Mutter Oldershaw schüttelte bloß den Kopf und stöhnte und sagte mir, ihre Beziehungen zu dem Gepränge und den Eitelkeiten der Welt seien für immer abgebrochen. »Ich bin neu geboren worden, Lydia«, sprach die unverschämte alte Hexe, während sie sich die Augen wischte. »Nichts in aller Welt kann mich vermögen, von deiner sündhaften Spekulation auf die Torheit eines reichen jungen Mannes noch etwas zu hören.« Nach diesen Worten wäre ich auf der Stelle gegangen, hätte mich nicht noch eine Erwägung einen Augenblick länger zurückgehalten. Man konnte leicht erkennen, dass die Umstände, welcher Art sie auch gewesen, die während meines letzten Besuchs in London Mutter Oldershaw zu einem Verstecke gezwungen hatten, ernst genug gewesen sein mochten, um sie, wenigstens scheinbar, zur Aufgabe ihres früheren Geschäfts zu veranlassen. Ebenso war es klar, dass sie vorteilhaft gefunden hatte, wie so viele in England, die weiche Maske heuchlerischer Frömmigkeit vorzunehmen. Das ging mich indessen nichts an, und ich würde diese Betrachtungen außerhalb, nicht innerhalb des Hauses angestellt haben, hätte es nicht in meinem Interesse gelegen, die Aufrichtigkeit von Mutter Oldershaw auf die Probe zu stellen, soweit unsere Verbindung davon berührt wurde. Als sie mich zu unserem Unternehmen ausgerüstet, hatte ich, wie ich mich entsann, ein gewisses Dokument unterzeichnen müssen, welches sie an meinem Erfolge wesentlich interessierte und ihr, sobald ich Mrs. Armadale wäre, ein gut Stück Geld sicherte. Dies Papier jetzt zu einem Prüfstand für sie zu machen, war zu verführerisch, als dass ich der Verlockung hätte widerstehen können. Ich bat denn meine fromme Freundin, mir ein letztes Wort zu gestatten, ehe ich mich verabschiedete. »Da du jetzt an meiner sündhaften Spekulation auf Thorpe Ambrose kein Interesse mehr hast«, sagte ich, »so gibst du mir vielleicht die Urkunde zurück, die ich unterzeichnete, als du und ich noch nicht ganz so musterhafte Personen waren, wie du es jetzt bist.« Die schamlose alte Heuchlerin schloss alsbald ihre Augen und schauderte. »Heißt das ja oder nein?«, fragte ich. »Aus moralischen und religiösen Gründen, Lydia, heißt es nein«, sagte Mrs. Oldershaw. »Aus bösen und weltlichen Gründen«, versetzte ich, »danke ich dir, dass du mir deine wahre Farbe gezeigt hast.« In der Tat konnte jetzt kein Zweifel mehr obwalten über das Verhalten, welches sie einzuschlagen gedachte. Sie wollte keine Gefahr weiterlaufen und kein Geld mehr borgen, sie wollte Sieg oder Niederlage lediglich meinen eigenen Händen überlassen. Siegte ich, so produzierte sie das von mir unterzeichnete Papier und steckte ihr Geld ohne Gewissensbisse ein. In meiner gegenwärtigen Lage wäre es reine Wort- und Zeitverschwendung gewesen, hätte ich unsere Unterredung durch nutzlose Beschuldigungen meinerseits in die Länge ziehen wollen. Ich ließ mir die Sache im Stillen zur Warnung dienen und schickte mich an zu gehen. Im Augenblick, wo ich mich aus meinem Stuhle erhob, ließ sich ein lauter Doppelschlag an der Haustür vernehmen. Offenbar wusste Mrs. Oldershaw, was er zu bedeuten hatte. Sie stand in ungestümer Hast auf und zog die Klingel. »Ich bin zu unwohl, um irgendwen empfangen zu können«, sagte sie zu dem Dienstmädchen. »Warte noch einen Augenblick«, wandte sie sich an mich, als die Dienerin wieder die Treppe hinabgegangen war. Es war eine kleine, sehr kleine Rache von meiner Seite, das weiß ich, allein die Genugtuung, Mutter Oldershaw selbst in einer Kleinigkeit in die Quere zu kommen, konnte ich mir nicht versagen. »Ich kann nicht warten«, erwiderte ich, »du selbst hast mich eben daran erinnert, dass ich eigentlich in der Kirche sein sollte.« Bevor sie antworten konnte, war ich schon aus dem Zimmer hinaus. Als ich meinen Fuß auf die Stufe setzte, stand die Haustür offen und die Stimme eines Mannes erkundigte sich, ob Mrs. Oldershaw zu Hause wäre. Auf der Stelle erkannte ich die Stimme Dr. Downwards. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. November 2023.